Das ungarische Gedenkkomitee für Genossen Kim Il-sung wurde jüngst in Budapest gebildet. Es beschloss, zum 23. Todestag von Kim Il-sung seine großen Verdienste durch Massenmedien breit vorzustellen und zu propagieren und politische und kulturelle Veranstaltungen wie Gedenktreffen, Vortrag und Filmvorführung zu organisieren. Und in letzter Zeit wurde das venezolanische Gedenkkomitee für den Präsidenten Kim Il-sung gegründet.